Thank you. Lektion 1. Modernes Leben. Hören 1. Aufgabe 2b. Werktags morgens um 7.30 Uhr an einem Bahnsteig in Deutschland. Dicht gedrängt stehen die Wartenden. Blickkontakt oder gar Gespräche, Fehlanzeige. Wenn man stimmt.